Es ist früher Morgen im Mai. Sonnabend. Kurz nach Sonnenaufgang. Ferdinand LaSalle kann sich nicht erinnern, jemals schon in solch früher Stunde eine Eisenbahnreise begonnen zu haben. Aber das Risiko, zu spät zu kommen, will er unbedingt vermeiden. Heute ist der ersehnte Tag. Wie lange hat er darauf hingearbeitet? Unruhig blickt er auf die Papiere in seinem Schoß und auf die Uhr. Wird er pünktlich in Leipzig ankommen? Wie wird man seine Rede aufnehmen? Ist alles vorbereitet für seinen Auftritt? Wer ist dieser Ferdinand LaSalle, der sich im Salonwagen erster Klasse nach Leipzig begibt? Ich bin ein deutscher Dichter, bekannt im deutschen Land. Ein ausgesprochener Vielredner. Nennt man die besten Namen, so wird auch der meine genannt. Aus Breslau, gut betuchter Jude. Er war ein Wunderkind. Ferdinand LaSalle, der blendende Advokat und Führer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der wie ein Komet am politischen Himmel erschienen war, bevor er sein Leben verspielte, setzte auf die, wenn man so will, realpolitische Karte. Ein Salonlöwe, Lebemann. Er spielt ein so verwickeltes Spiel, dass er sich bald selber nicht mehr wird herausfinden können. Ehrlich ist er aber... Wilhelm Liebknecht. LaSalle mag sonst gewesen sein, persönlich, literarisch, wissenschaftlich, wer er war. Aber politisch war er sicher einer der bedeutendsten Kerle in Deutschland. Friedrich Engels. Er soll mit der Gräfin Hatzfeld zusammen sein. Doppelt so alt wie er. Die hat sich von ihrem gewalttätigen Gatten scheiden lassen. Und LaSalle hat ihr die Prozesse durchgeboxt vor 36 Gerichten. Er sprach fließend, manchmal pathetisch. Doch schien es mir, als stoße er leicht mit der Zunge an. August Bebel. LaSalle hat schon einen wichtigen Hinweis daran gegeben, denn er wollte ja, dass wesentliche Dinge, die für das Leben der Menschen von Bedeutung sind, dass die nicht dem privaten Gewinnstreben unterworfen sind. Der SPD-Vorsitzende, Sigmar Gabriel. Nun hat ja LaSalle dann nur noch ein Jahr gelebt. Ist dann im Duell gefallen in Genf. Erich Löst. Er war einer der geistreichsten und liebenswürdigsten Menschen, mit denen ich je verkehrt habe. Fürst Bismarck. Er war doch noch immer einer von der Vielle Souche, vom alten Stamm. Und der Feind unserer Feinde. Karl Marx. Und jetzt LaSalle selbst. Der Arbeiterstand muss sich als selbstständige politische Partei konstituieren und das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht zu dem prinzipiellen Losungswort und Banner dieser Partei machen. Die Vertretung des Arbeiterstandes in den gesetzgebenden Körpern Deutschlands, dies ist es allein, was in politischer Hinsicht seine legitimen Interessen befriedigen kann. Eine friedliche und gesetzliche Agitation hierfür mit allen gesetzlichen Mitteln zu eröffnen. Das ist und muss in politischer Hinsicht das Programm der Arbeiterpartei sein. Wohlan, wer Recht und Wahrheit achtet. Ferdinand LaSalle und die Anfänge der Sozialdemokratie in Leipzig. Feature von Gerhard Pötsch. In Leipzig schreitet die Industrialisierung besonders dynamisch voran. Der Gott der Stadt heißt Wachstum. Die Schwelle zur Großstadt wird bald zügig überschritten werden. Zur Jahrhundertwende, wenig später, leben dann bereits rund 500.000 Menschen an Elster, Pleiße und Parthe. Aber noch gilt nach wie vor für sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen Arbeitern und Unternehmern die alte und längst überlebte Ordnung zwischen Herrschaft und Gesinde. Die Konsequenz, welche daraus folgt, sind freie Vereinbarungen zwischen Arbeitern und denen, die sich im Besitz der Produktionsstätten befinden. Natürlich wirkt sich die wirtschaftliche Überlegenheit eines Arbeitgebers oft so aus, dass dieser dem Arbeiter seine Bedingungen aufzwingt. Willkür und Manchester-Kapitalismus pur. Das Ergebnis? Außerordentlich lange Arbeitszeiten, bei 6 Arbeitstagen pro Woche, kein Urlaub, dürftige Entlohnung, Frauen- und Kinderarbeit, allenthalben Regelungsbedarf. Und Leipzig war die führende Stadt der grafischen Industrie. Und hier gab es mithin Drucker, und Setzer, also die klügsten Arbeiter, die gewandtesten, die Deutsch können mussten und schrieben. August Bebel, der ein großer deutscher Sozialistenführer werden wird, lernt hier Julia Otto kennen. Ein guter Grund, in der Stadt zu bleiben. Zitat August Bebel. In Leipzig war damals das politische Leben sehr rege. Leipzig galt als einer der Hauptsitze des Liberalismus und der Demokratie. Eines Tages las ich in der demokratischen Mitteldeutschen Volkszeitung die Einladung zur Gründung eines Bildungsvereins. Diese Versammlung fand am 19. Februar 1861 im Wiener Saal statt, einem Lokal, das in der Nähe des Rosentals in einem Garten stand. Es war die erste Versammlung, der ich beiwohnte. Der Präsident der Polytechnischen Gesellschaft hatte das Referat. Er teilte mit, dass man einen gewerblichen Bildungsverein als zweite Abteilung der Polytechnischen Gesellschaft gründen wolle, weil Arbeitervereine aufgrund des Bundestagsbeschlusses von 1854 in Sachsen nicht geduldet wurden. Dagegen erhob sich Opposition. Neben Professor Rossmessler nahmen Fritsche, der erst 23-jährige Schuhmachergeselle Walteich, und andere Redner das Wort und verlangten volle Selbstständigkeit des Vereins, der ein politischer sein müsse. Wer also die Idee des Arbeiterstandes als das herrschende Prinzip der Gesellschaft anruft, der stößt nicht einen die Klassen der Gesellschaft spaltenden und trennenden Schrei aus. Der stößt vielmehr einen Schrei der Versöhnung aus. Einen Schrei, der die ganze Gesellschaft umfasst. Einen Schrei der Ausgleichung für alle Gegensätze in den gesellschaftlichen Kreisen. Einen Schrei der Einigung, in den alle einstimmen sollten, welche Bevorrechtung und Unterdrückung des Volkes durch privilegierte Stände nicht wollen. Einen Schrei der Liebe, der, seitdem er sich zum ersten Male aus dem Herzen des Volkes emporgerungen, für immer der wahre Schrei des Volkes bleiben und um seines Inhalts willen selbst dann noch ein Schrei der Liebe sein wird, wenn er als Schlachtruf des Volkes ertönt. Hier tauchen sie auf. Der Leipziger Zigarrenarbeiter Friedrich Wilhelm Fritsche, 38 Jahre, aktiver Barrikadenkämpfer des Mai 1849 in Dresden, mit dem üppigen Rauschebart des Revolutionärs, der Schuhmacher Julius Walteich und der nur um ein Jahr ältere Chemiker Dr. Otto Dammer. Und diese drei bestehen unbedingt auf einem rein politischen Verein. Davon gehen sie nicht ab. Sie sind überzeugt, die Agitation muss jetzt in die Arbeiter- und Volksversammlungen getragen werden. Dort müssen schließlich die Tagesfragen, wie die Invalidenversicherung der Arbeiter oder die Forderung nach allgemeinem Stimmrecht für die Landtagswahlen und ein deutsches Parlament, erörtert werden. Im Oktober wird der Verein nach heftigen Auseinandersetzungen und Rededuellen dann auch gegründet. Sein Hauptquartier nimmt er im Hotel de Sachs. Sie nennen ihn Vorwärts. Wie sonst? Diese Leipziger Aktivisten sind es, die den Kongress zur Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins unermüdlich vorwärts treiben. Und da haben sie LaSalle gebeten, im Frühjahr 63 das alles mal aufzuschreiben, was er sich vorstellt für eine selbstständige Arbeiterbewegung. Und das waren die Leipziger, das waren die klugen Verbände hier in Leipzig, die sagten, LaSalle, kommen Sie doch mal her. Wir drei unterzeichnete Freunde haben uns als Mitglieder des Komitees eingehend mit dieser Angelegenheit beschäftigt und wir finden in Deutschland nur einen Mann, den wir an der Spitze einer so bedeutenden Bewegung sehen möchten. Wir finden nur einen Mann, den wir so schwierige Aufgabe fähig halten. Nur einen Mann, dem wir so vollkommenes Vertrauen schenken, dass wir ihm als Führer der ganzen Bewegung uns unterordnen möchten. Und dieser eine Mann sind Sie. Als der Gymnasiast Ferdinand Johann Gottlieb LaSalle im Jahre 1840 erstmals in Leipzig ist, zählt die Stadt nicht einmal 50.000 Einwohner. Sein Vater Heimann LaSalle, wohlhabender ostjüdischer Seidenhändler aus Breslau, will, dass sein Nachfolger und Erbe an der bestens beleumundeten Handelsschule der sächsischen Bürgerstadt mit dem notwendigen Rüstzeug fürs sehr gut florierende Familiengeschäft ausgestattet wird. In der prosperierenden Messestadt, die sich zügig zur Industriestadt mausert und aus Anlass des 400. Jahrestages der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johannes Gutenberg trifft sich die Elite Leipzigs, allen voran die Unternehmer im Buchgewerbe, zu einem morgendlichen Gottesdienst in der Thomaskirche. Dem 15-Jährigen wird in diesen Wochen die Vorstellung, sein Leben als Kaufmann künftig einzig dem Geschäft und dem Handel widmen zu müssen, ein Greuel. Er will sich mehr mit intellektuelleren Dingen beschäftigen. Bereits Ende August 1840 beschließt Ferdinand Lassalle definitiv: Ich werde ein deutscher Schriftsteller. Ich will mich künftig in diesem großen Kerker mit Menschen, deren Rechte von Tyrannen mit Füßen getreten werden, für die Freiheit und Rechte der Menschen und der Völker einsetzen. Der Vater warnt den Sohn. Die Freiheit muss errungen werden, aber sie wird's auch ohne dich. Bleib bei uns. Vergebens. Der Sohn ist längst entschlossen. Warum? Weil Gott mir die Stimme in die Brust gelegt, die mich aufruft zum Kampfe. Weil Gott mir die Kraft gegeben, ich fühle es, die mich befähigt zum Kampfe. Weil ich für einen edlen Zweck kämpfen und leiden kann. Weil ich Gott um die Kräfte, die er mir zu bestimmten Zwecke gegeben, nicht betrügen will. Weil ich, mit einem Worte, nicht anders kann. Nur ein Jahr später kehrt er gegen den Willen des Familienoberhaupts ins elterliche Heim zurück und versenkt sich zielstrebig in die Texte und Schriften, die er für das Abiturientenexamen braucht. Die Universitäten in Breslau und in Berlin locken. Er will sich dort für die Fächer Geschichte, Archäologie, Philosophie und Philologie einschreiben. Für seine Studien vernachlässigt er teilweise so alltägliche Dinge wie Essen. Einer seiner zahlreichen Biographen, Arno Schirokauer, schreibt: Er arbeitet maßlos. Er wirft sich wild in die Lektüre Hegels und kann nur schwer am Abend aufhören. Die Arbeit verlässt er zuweilen, um sich in einer irren Weise auszuleben. Bündel von Rechnungen stopft er in die Schubfächer seines Schreibtisches. Zeugen einer übertriebenen Eleganz, Zeugen eines Luxus, der mit Medoc, Chateau Larose, Champagner und Corso-Fahren gefüttert sein will. Er liest Saint-Simon, Fourier, Prodot und Louis Blanc und bekräftigt Jahre später gegenüber Marx: Schriftliche Dokumente und Aufsätze von mir beweisen, dass ich seit 1840 revolutionär, seit 1843 entschiedener Sozialist bin. Als er Kunde vom schlesischen Weberaufstand erhält, den er als Vorbote einer neuen Zeit begeistert begrüßt, diesen selbstständigen Kampf der deutschen Arbeiter, schreibt er an seinen Vater: Merkt ihr etwas? Hört ihr's Gewittern am Horizont? Fürchtet euch nicht. Es wird diesmal vorübergehen und noch einmal vorübergehen. Aber dann wird es einschlagen. Das ist der Anfang jenes Krieges der Armen gegen die Reichen, der fürchterlich nah ist. Das sind die ersten Regungen und Zuckungen des Kommunismus, der theoretisch und praktisch unsere Adern erfüllt. Im September 1844 verfertigt der 19-Jährige einen langen Brief an seinen vielgeliebten Vater, in welchem er ausführlich begründet, dass der Kommunismus eine notwendige Folge der gegenwärtigen Ungerechtigkeiten der Welt ist und seine Berechtigung hat. Die Zeit erlaubt mir nicht, die Gliederungen des Kommunismus näher durchzunehmen und zu verfolgen. Er tritt in seiner rohesten Gestalt gleich auf, nachdem in der Konstitution von 1795 das Eigentum als Prinzip für die Staatsfreiheit hingestellt worden. Weit entfernt also, dass der Staat der Bourgeoisie ein Rückfall sei gegen die Republik, ist er nur dieser gezeigte Fortschritt der Idee zum Kommunismus. In der Revolution war das Eigentum als etwas durchaus Gleichgültiges betrachtet worden für das Subjekt, seine Freiheit, staatliche Vollendung und Geltung. Im Kommunismus wird dagegen die Wahrheit und Bedeutung dieses Objektiven, des Eigentums, so sehr anerkannt, dass es sogar zur Devise und Parole erhoben wird. Ich hätte gern früher dir den Brief geschickt, aber es war nicht möglich. Ich habe über 3 Tage daran geschrieben, 7 Stahlfedern dabei abgenutzt und 39 Zigarren dabei verbraucht. Ferdinand Lassalle hält zu dieser Zeit die immer noch vorherrschende Feudalordnung für längst überholt. In der entstehenden Arbeiterbewegung erkennt er für sich das Instrument, um die unvergängliche Idee von der ewigen Gerechtigkeit endlich durchzusetzen. Im Frühjahr des kommenden Jahres beginnt er seine Studien zu dem griechischen Philosophen Heraklit. Über ihn will er promovieren. Während einer Reise nach Paris, wo er in der dortigen Bibliothek nach unbekannten Fragmenten des Philosophen sucht, ändert er kurzerhand seinen Namen von Lassalle in Lassalle. Der extravagante und von Napoleon hochgeschätzte französische Revolutionsgeneral Lassalle fasziniert ihn völlig. Und außerdem klingt Lassalle einfach französischer, moderner. Er sucht und findet in Paris, der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, die Bekanntschaft mit Georg Herwegh und gewinnt dort auch die Zuneigung und das Vertrauen von Heinrich Heine. Seine Ausstrahlung auf Zeitgenossen ist enorm. Das verdeutlicht ein Brief Heines an den Schriftsteller Wernhagen aus dem Januar 1846. Mein Freund, Herr Lassalle, der Ihnen diesen Brief bringt, ist ein junger Mann von den ausgezeichnetsten Geistesgaben. Mit der gründlichsten Gelehrsamkeit, mit dem weitesten Wissen, mit dem größten Scharfsinn, der mir je vorgekommen, mit der reichsten Begabnis der Darstellung verbindet er eine Energie des Willens und ein Habilité im Handeln, die mich in Staunen setzen. Wieder in Berlin öffnet solcher Brief natürlich Türen. Lassalle lernt bald darauf die doppelt so alte Sophie, Gräfin von Hatzfeld, kennen. Sie sucht gerade Wege, sich von ihrem Ehemann zu trennen. Einst mit diesem zwangsverheiratet, hatte sie der ausschweifende Lebemann die gesamte Zeit ihrer Ehe über fortwährend Demütigungen ausgesetzt. Lassalle übernimmt das Mandat. Auch als Ausdruck meiner Opposition gegen die bestehende Gesellschaftsordnung. Die Haltung des Grafen ist für ihn erklärtermaßen Ausdruck des Verfalls der Aristokratie. Ob diese edlen Motive wirklich die einzigen sind, die ihn in diese Auseinandersetzungen treiben? Jedenfalls vertritt Lassalle als Generalbevollmächtigter die Gräfin in den folgenden 8 Jahren vor 36 Gerichten. Mehrfach kommt er dabei sogar selbst in Haft. Aber sein unbedingter Wille zum Erfolg dieser Mission und sein unbeugsames Durchhaltevermögen lassen ihn ausharren. Im Februar 1848 ist Lassalle wieder einmal inhaftiert. Er wird im sogenannten Kassettenprozess der Verleitung zum Diebstahl einer Kassette mit wichtigen Dokumenten bezichtigt. Im Großherzogtum Baden nimmt derweil die Märzrevolution ihren Anfang. Sie greift rasch innerhalb nur weniger Wochen auf die übrigen Staaten des Bundes über. Sie erzwingt von Berlin bis Wien die Berufung liberaler Regierungen in den Einzelstaaten und die Durchführung von Wahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung. Diese tritt in der Paulskirche der damals freien Stadt Frankfurt am Main zusammen. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor. Der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten als eine Macht anerkannt. Im August 1848 lernt Lassalle Karl Marx und wenig später auch Friedrich Engels kennen. Vom im Februar des Jahres erschienenen Manifest der Kommunistischen Partei und der Persönlichkeit des Älteren zeigt er sich tief beeindruckt. Es entwickelt sich rasch eine nähere Bekanntschaft und im persönlichen Verkehr zwischen Marx und Lassalle auch das kameradschaftliche Du. Der Briefwechsel zwischen ihnen bleibt eine höchst interessante Quelle für viele theoretische und politische Probleme und die Geschichte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts. Mit der Niederlage der Revolution von 1848-49 ist der Versuch, in Deutschland eine Wende zur Demokratie hindurchzuführen, vorerst gescheitert. Vereine und Zeitungen werden verboten, viele Demokraten verhaftet. Aus seinem Londoner Exil fordert Marx nach der Zerschlagung des Bundes der Kommunisten die Leitung des im Untergrund natürlich weiter tätigen Kölner Kreises auf, rasch über die Aufnahme von Lassalle zu diskutieren. Marx hat ihn als Mitstreiter im Bund längst akzeptiert. Er traut Lassalle eine entscheidende Rolle bei der angestrebten Reorganisation zu. Die Antwort erfolgt prompt. Dem Auftrage, den Bürger L. aus Düsseldorf einzuweihen, konnten wir nicht nachkommen. weil wir denselben hier näher beaufsichtigt und gefunden haben, dass er noch immer aristokratische Grundsätze hegt und für das allgemeine Wohl der Arbeiter nicht so begeistert ist, wie er es sein sollte. Indem er den Namen des L. nicht ausschreibt, vermeint der Briefsteller wahrscheinlich, den höchstwahrscheinlich mitlesenden Zensor in die Irre führen zu können. Jenseits all solcher personeller Geplänkel, wie sie Organisationen und Parteien seit ihrem Bestehen immer eigen sind, hat LaSalle aus innerer Überzeugung heraus längst damit begonnen, Arbeiter in seinem Düsseldorfer Haus um sich zu versammeln, um sie politisch und theoretisch weiterzubilden. Im August 1854 sind die Prozesse um die Auflösung der Gütergemeinschaft zwischen der Gräfin und dem Grafen Hatzfeld zu Ende. Schlussendlich erstreitet LaSalle tatsächlich einen Vergleich. Sophie von Hatzfeld, die ihm auf diesem jahrelangen und schwierigen Weg längst Vertraute und Freundin geworden ist, erhält erhebliche Teile des von ihr einst in ihre Ehe eingebrachten Vermögens ausgezahlt. Aus Dankbarkeit setzt sie LaSalle eine jährliche Lebensrente aus. In seinem nur wenige Jahre später verfassten Offenes Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig argumentiert LaSalle beispielhaft mit den offiziell erhobenen durchschnittlichen Einkommenszahlen des königlich-preußischen Geheimrates Professor Diderici aus dem Jahre 1851. Nach dessen Erhebungen verfügten damals 72,25% der Bevölkerung über ein jährliches Einkommen von unter 100 Talern. 16,75% zwischen 100 bis 200 Talern. 7,25% von 200 bis 400 Talern. 3,25% 400 bis 1000 Taler. Und nur 0,5% des preußischen Staatsvolkes verfügten über Einkommen in allen möglichen Abstufungen des Reichtums. Würde man diese Summen mittels einem Vergleichsrechner der heutigen Kaufkraft anpassen, bedeutete dies, rund 72% der Bevölkerung hatten ein Einkommen bis gerade einmal 4.578 Euro. Das entspricht in Summe übrigens ziemlich exakt dem Hartz-IV-Satz des Jahres 2013 von jährlichen 4.584 Euro. Heute verfügten, während die Lebensverhältnisse denen vor 150 Jahren vergleichbar, nur 0,5% der Bevölkerung über ein Einkommen von mehr als 45.780 Euro im Jahr. So gesehen leben die Menschen in der Breite heute natürlich besser. Das Versprechen ist immer noch das gleiche wie vor 150 Jahren, sich um mehr Freiheit, um mehr Demokratie, um mehr soziale Gerechtigkeit zu kümmern. Und natürlich leben Menschen heute Gott sei Dank besser als vor 150 Jahren, freier, auch sozial gerechter, aber wir erleben ja jeden Tag, dass es immer wieder neue Ungerechtigkeiten gibt. In Deutschland arbeiten 6 Millionen Menschen für einen so schlechten Lohn, dass sie trotz Vollzeitarbeit hinterher noch beim Sozialamt betteln gehen müssen. Das ist würdelos. Ja, nur der Vollständigkeit halber, die jährliche Lebensrente, welche LaSalle für seine Dienste an der Gräfin von derselben ausgesetzt bekommt und die ihm seine wirtschaftliche Existenz sichert, würde an heutiger Kaufkraft gemessen übrigens 187.801 Euro betragen. Natürlich hat er längst erkannt, dass für ihn jetzt zwingend die Zeit gekommen ist, sein Leben neu zu ordnen. Die rheinische Provinz ist für seine Pläne zu eng geworden. Die preußische Hauptstadt aber gilt, und sie ist es ja auch, als der Mittelpunkt nicht nur des politischen, sondern zugleich des wissenschaftlichen Lebens. Eben deshalb und gerade dort sucht er nun nach noch mehr Anerkennung. Er war kein Revolutionär. Das ist ihm dann von den Marxisten, von den beiden Alten aus London immer vorgeworfen worden und hat in der Kürze seines politischen Lebens auch dazu gar nicht weiter Stellung nehmen können. Zu seiner Zeit spielt es keine Rolle. Und die revolutionäre Entwicklung, die dann ja eingesetzt hat und die gescheitert ist, im Laufe von 150 Jahren, die zu nichts gebracht hat und von der sich die SPD ja auch dann im Godesberger Programm deutlich verabschiedet hat. So geht's nicht. Also sie sind im Wesen wieder auf LaSalle, auf die evolutionäre Entwicklung zurückgegangen. Was heißt zurück? Gut, also sie haben diese revolutionäre Entwicklung für sich als beendet erklärt. Wir machen dort weiter, wo auch der junge Bebel und der junge Wilhelm Liebknecht angefangen haben. Oskar Lafontaine? Die SPD war in ihren ursprünglichen langen Jahren eine Partei, die, was die Wirtschaftsordnung anging, doch den Ideen des Karl Marx anhing, der eben darauf hingewiesen hat, dass ganz entscheidend ist, wer die sogenannten Produktionsmittel besitzt. Ich übersetze es jetzt mal ins Moderne. Halten wir fest an einer Wirtschaftsordnung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Mehrheit dafür arbeitet, dass eine Minderheit reich wird? Oder transformieren wir diese Wirtschaftsordnung in eine andere, in der die Mehrheit dafür arbeitet, dass der eigene Wohlstand ständig steigt? Wir sind heute noch in einer Wirtschaftsordnung, in der eben die große Mehrheit dafür arbeitet, dass eine Minderheit reich wird. Mit der Folge, dass dieser Reichtum sich immer weiter vererbt und potenziert und die Demokratie unmöglich macht. Das ist der entscheidende Punkt. Dann wird der Polizeipräsident erschossen. Dessen Nachfolger hält es noch im April 1857 für opportun, LaSalle zunächst nur für 6 Monate Aufenthalt zur Drucklegung seines avisierten Heraklit zu gewähren. Anderweitig, so die unmissverständliche Verfügung, darf sich der als skandalträchtig beleumundete Agitator selbstverständlich nicht betätigen. Man will Ruhe im Landesschiff. LaSalle versteht und fügt sich. Vorerst. Das Erscheinen der Schrift ist eine Sensation. Sie imponiert und verschafft dem Verfasser in der Welt der Wissenschaft einen geachteten Namen. Ihr Autor erhält zig Anerkennungsschreiben, unter anderem sogar von dem bereits im 89. Lebensjahr stehenden Alexander von Humboldt. Was für ein Ritterschlag. Die Obrigkeit lässt LaSalle immer noch ein bisschen zappeln. Erst im November 1859 erhält er das ersehnte Niederlassungsrecht. Er ist nun endlich in der preußischen Hauptstadt angekommen. Aber insgeheim wartet er auf die Einschätzung aus London. Schon Monate vorher hat er Marx gegenüber den brieflichen Kontakt wieder aufgenommen und vorsichtig formuliert: Wie ist es dir nun gegangen, mein alter Freund? Übrigens habe ich in der Zwischenzeit sehr angestrengt und mancherlei gearbeitet. Über eine dieser Arbeiten wirst du vielleicht lachen. Ich hatte schon Anfang 1846, ehe mich die Hatzfeldschen Prozesse ergriffen, ein großes, halb philologisches, halb philosophisches Werk zum großen Teile fertig. Noch ehe Marx ihm nach Kenntnisnahme des Textes direkt antwortet, schreibt er erst einmal dem ihm wirklich nahestehenden Engels. Der Herakleitos der Dunkle von LaSalle dem Hellen ist im Grunde ein sehr läppisches Machwerk. Bei jedem der vielen Bilder, worin Herakleitos sich die Einheit von Affirmation und Negation herausarbeitet, kommt herein LaSalle und gibt uns bei der Gelegenheit irgendeinen Abschnitt aus der Hegelschen Logik zum Besten. Außerdem schmeichelt und kratzfußt er nach allen Seiten hin, um sich günstige Aufnahme zu sichern. Als LaSalle wenig später auch noch das Historiendrama Franz von Sickingen veröffentlicht, heischt er bei Marx wieder unverdrossen um Kenntnisnahme und überhaupt gründliche Beurteilung seines Werkes. Du bist eigentlich der letzte männliche Freund, der mir geblieben. Denn Mendelssohn ist mir gestorben und die Gräfin, so überaus ausgezeichnet diese Frau ist und von so unendlichem Wert ihre Freundschaft, doch als Weib nicht imstande, in alle Mysterien des Männergedankens mit ganz erschöpfendem Verständnis zu folgen. Mit dir habe ich eigentlich wenig zusammengelebt. Dennoch war es mir immer, als ob ich in dir einen wahren und echten Freund habe. Auch weißt du selbst, dass ich dich immer so angesehen. Sonst habe ich, besonders jetzt, viele sogenannte gute Freunde. Aber zu jener Freundschaft, von der ich hier rede, mangelt diesen anderen schon die nötige Intelligenz und die Gleichheit der geistigen Richtung. Endlich die sich von selbst verstehende Bitte, mir ein eingehendes und ganz aufrichtiges Urteil zu schreiben, wie du das denn findest. Marx wie auch Engels loben und kritisieren diesmal ausführlich und bemüht ausgewogen. Engels, mit dem Lassalle zeitlebens nie zum vertrauten Du übergegangen ist, macht den Maßstab deutlich, den er dabei anlegen will. Beide machen ihm unisono auch deutlich, dass sie seine Auffassung von der Rolle der Persönlichkeit und der Massen in der Geschichte und seinen Einblick in das Wirken der Idee so nicht teilen. Marx schreibt ihm: Bist du nicht selbst gewissermaßen wie dein Franz von Sickingen in den diplomatischen Fehler gefallen, die lutherisch-ritterliche Opposition über die plebejisch-münzersche zu stellen? Im April 1860 fordert Marx von seinem Kampfgefährten Lassalle dann eine Zuarbeit für eine in Chicago erscheinende deutsche Arbeiterzeitung. Von Zahlung keine Rede. Parteiarbeit aber sehr wichtig. Ich will mich nicht zersplittern, sondern meine ganze Kraft auf große Leistungen konzentrieren. Zu solcher Konzentration scheint mir aber verpflichtet, wer sich hier hingeben kann. Das heißt, einerseits ihrer fähig ist, andererseits in seinen Verhältnissen die materielle Freiheit dazu hat. Mein jetziges Werk ist ein großes. Dann kommt die Nationalökonomie und noch drei andere Werke, die mir ganz und gar in ihren Umrissen vor der Seele stehen. Und ich gerade habe umso weniger Zeit, als ich malheureusement nicht eine, sondern 4 bis 5 Wissenschaften in produzierender Absicht verfolge. Von einem Mann, der sich ob der Sicherung der materiellen Existenz seiner Familie wegen immer wieder mit redaktionellen Brotarbeiten von der kontinuierlichen Fortführung eines seiner Hauptwerke, Marx schreibt zu der Zeit an seinem Kapital, losreißen muss, Verständnis für eine mit solchem Bedauern geäußerte Absage zu erwarten, ist schon sehr arg. Und wirft ein erhellendes Licht auf Lassalles gelegentlich sehr selbstgefällige, undiplomatische Naivität. Die finanzielle Situation von Marx, welche Lassalle ja durchaus kennt, wird gerade damals für den Denker aus Trier immer prekärer. Als Friedrich Wilhelm IV. Stirbt, erlässt der neue preußische König eine Amnestie. Alle, welche sich 1849 durch Flucht einer Verhaftung entzogen hatten, dürfen zurück. Marx reist nach Berlin, Bellevue-Straße 13. Er kommt zu einem wohlhabenden Zeitgenossen, der das auch herzeigt. Lassalle gibt sich ehrliche Mühe. Es soll für den Freund ein angenehmer Aufenthalt sein. 12 lange Jahre haben sie sich nicht gesehen. 12 Tage bleibt Marx. Die Männer haben endlich Zeit, in Ruhe und von Angesicht zu Angesicht zu reden. Protokolle darüber haben sich nicht erhalten. Aber klar wird bald, das Lehrer-Schüler-Verhältnis von einst ist endgültig vorbei. Als Preis eines von ihnen beiden angestrebten, aber nur unter ebenbürtigen Bedingungen zu verwirklichenden Zeitungsprojekts, darauf besteht der Jüngere fordernd, müsse seine Stimme in den künftig stattfindenden Redaktionssitzungen ebenso viel gelten wie die von Marx und Engels zusammen. Sonst würde er sich ja ständig in der Minderheit befinden. Dieser Preis ist Marx zu hoch. Er berichtet Engels: Lassalle, geblendet durch das Ansehen, das er in gewissen gelehrten Kreisen durch seinen Heraklit und in anderen Kreisen von Schmarotzern durch guten Wein und Küche hat, weiß natürlich nicht, dass er im großen Publikum verrufen ist. Außerdem seine Rechthaberei, sein Stecken im spekulativen Begriff, der Kerl träumt sogar schon von einer neuen Hegelschen Philosophie der zweiten Potenz, die er schreiben will. Seine Infektion mit altem französischen Liberalismus, seine breitspurige Feder, Zudringlichkeit, Taktlosigkeit und so weiter. Lassalle könnte als einer der Redakteure unter strenger Disziplin Dienste leisten, sonst nur blamieren. Im Sommer 1862 reist Lassalle nach London. Weltausstellung. Auf dieser Reise beabsichtigt er unter anderem, Marx für eine gemeinsame Agitation in Deutschland zu gewinnen. Sie beide an der Spitze der wiedererwachenden Arbeiterbewegung. Das wär's. Die finanzielle Bedrängnis, in welcher sich Marx indes wieder einmal befand, hat in jenen Wochen ein für den Philosophen mittlerweile fast unerträgliches Stadium erreicht. Gegenüber Engels klagt er: Meine Frau sagt mir jeden Tag, sie wünschte, sie läge mit den Kindern im Grab. Ich kann es ihr wahrlich nicht verdenken. Denn die Demütigungen, Qualen und Schrecken, die in dieser Situation durchzumachen sind, sind in der Tat unbeschreiblich. Um gewisse Dior LaSalle gegenüber aufrechtzuerhalten, hat Jenny Marx alles, was nicht nied- und nagelfest war, ins Pfandhaus geschleppt. Keine besonders erquickliche Ausgangsposition für Gespräche mit einem Besucher, der zuallererst davon schwadroniert, eben 5000 Taler in einer falschen Spekulation verloren zu haben. Noch bevor LaSalle wieder abgereist, bricht es in einem Brief an Engels aus Marx heraus. Der Kerl würde eher das Geld in den Dreck werfen, als es einem Freunde pumpen. Selbst wenn ihm Zinsen und Kapital garantiert würden. Gerecht ist das angesichts früher des Öfteren schon gewährter und in Anspruch genommener LaSalle'scher Kreditlinien von Marx sicher auch nicht. Aber was heißt das schon? Ferdinand LaSalle ist in jenen Monaten quasi auf dem Höhepunkt seiner politischen Aktivitäten. Die Ereignisse überschlagen sich förmlich. Er arbeitet inbrünstig und quirlig, schreibt, agitiert, kämpft. Seine strapazierte Stimme überschlägt sich. In Preußen hat der neue König aufgrund der Ablehnung seines Antrags nach Stärkung der Militärmacht den Landtag aufgelöst. Neuwahlen. Neuer Antrag. Wieder scheitert der König. Bismarck kehrt als Ministerpräsident nach Berlin zurück. Es wird berichtet, dass er bei seinem ersten Erscheinen in der bürgerlichen Kammer ein Olivenblatt aus der Tasche zieht und es quasi als ein Friedenszeichen feilbietet. Mehr als eine Geste? Wohl kaum. Der neue preußische Ministerpräsident setzt sich prompt über die Verfassung hinweg. Er genehmigt, da sich Kabinett und Parlament über den Antrag seiner Majestät nicht einigen wollen, die Erweiterung und den Ausbau der militärischen Macht. Verfassungskrise. Klare Verhältnisse. Was nun? Der Idee, des Arbeiterstandes und des Sozialismus endlich zum Durchbruch zu verhelfen, um die Geschichte voranzubringen. Aus innerem Zwang meiner Seele muss ich mich um die Praxis der Idee kümmern. Es ist Zeit für ein Arbeiterprogramm. Über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes titelt er den Vortrag, den er nun Berliner Arbeitern hält. In seiner Schrift übt der feurige Agitator scharfe Kritik am bestehenden Dreiklassenwahlrecht in Preußen. Er macht deutlich, dass der Kampf der Arbeiter nicht nur einer für ihre Sache ist, sondern der gesamten Menschheit dient. Allein der vierte Stand trägt die Ideale von 1848 weiter. Davon ist LaSalle überzeugt. Wer also die Idee des Arbeiterstandes als das herrschende Prinzip der Gesellschaft anruft, in dem Sinne, wie ich Ihnen dies entwickelt, der stößt nicht einen die Klassen der Gesellschaft spaltenden Schrei aus. Der stößt vielmehr einen Schrei der Versöhnung aus. Einen Schrei, der die ganze Gesellschaft umfasst. Einen Schrei der Ausgleichung für alle Gegensätze in den gesellschaftlichen Kreisen. Einen Schrei der Einigung, in den alle einstimmen sollten, welche Bevorrechtung und Unterdrückung des Volkes durch privilegierte Stände nicht wollen. Einen Schrei der Liebe, der seitdem er sich zum ersten Male aus dem Herzen des Volkes emporgerungen, für immer der wahre Schrei des Volkes bleiben und um seines Inhalts willen selbst dann noch ein Schrei der Liebe sein wird, wenn er als Schlachtruf des Volkes erfüllt. LaSalle rät zum Kammerstreik, wird angeklagt. Er verwandelt die Verteidigung in Agitation. Er wird zum Richter seiner Richter. Nach seinem aufsehenerregenden Prozess erhält er im Auftrag des Leipziger Komitees eine Einladung zur Einberufung eines allgemeinen deutschen Arbeitertages. Dann stirbt sein Vater. Gerade jetzt. Bereits am 1. März hat LaSalle sein offenes Antwortschreiben für die Leipziger fertig. Er weiß sofort, das ist das ersehnte Fanal. Er weiß, er trägt jetzt die Fackel. Er weiß, mit diesem Pamphlet bringt er den Arbeitern das Licht der Erkenntnis. Und er weiß, dieser Text ist die Revolte. LaSalle, Mann der Tat, ergreift die dargebotene Chance. Er fühlt, es ist an der Zeit. Schließlich machen Männer Geschichte. Er ist zu allem bereit. Sie glauben vielleicht, dass Sie Menschen sind. Ökonomisch gesprochen, und also in der Wirklichkeit, irren Sie sich ungeheuer. Ökonomisch sind Sie nichts als eine Ware. Bevor Sie kaufen, müssen Sie verkaufen. Was? Sich. Es ist bereits hoher Nachmittag, als die Lok durch den linken Bogen des zu den Gleisen quergestellten Portikus endlich eindampft. Die riesige Halle wird dabei vom dampfenden Lärm der Moderne so sehr erfüllt, dass die auf mächtigen Eichensäulen ruhende Dachkonstruktion bereits ganz leicht vibriert. Langsam und zischend verebbt das metallene Hämmern des Kessels und der Dunst legt sich. Der Kopfbahnhof gehört der Sächsisch-Bayerischen Eisenbahnkompanie. Schon beim Aussteigen über die 2 Waggonstufen ruft der Reisende nach einem Gepäckträger. Er ist von hoher, schlanker, aber durchaus kräftiger Gestalt, vornehm in seinen Gehrock aus Seide gekleidet. Und als er dem Dienstboten bedeutet, dass dieser sein Gepäck rasch zu einer der vor der Bahnhofshalle wartenden Kutschen tragen soll, scheint es, als stoße er leicht mit der Zunge an. Er drückt dem Träger 2 Pfennige Lohn in die Hand, nennt dem Kutscher die Adresse und schließt die Tür beim Einsteigen hinter sich selbst. Sofort ruckelt die Droschke los. Das Hotel in der Petersstraße 25, in welchem der Reisende immer zu logieren beliebt, kennen die meisten Leipziger nur vom Hörensagen. Es ist in jenen Jahren eines der größten und komfortabelsten der Stadt und wird meist von fürstlichen Personen und anderen gut betuchten Reisenden besucht. Die wissen seine elegante Einrichtung und die gewählte Bewirtung zu schätzen. Ein prächtiges Haus, 120 elegant eingerichtete Zimmer, Bäder, Säle, ein Restaurant der Spitzenklasse. Der Gast ist bekannt. Gerade erst einmal vor 5 Wochen, am 16. April, hat er auch hier genächtigt. Es war jener Abend, als er im Odeon in der Elsterstraße gesprochen hatte. August Bebel war dazu mal dabei gewesen. Die Versammlung war von ungefähr 4000 Personen besucht, von denen aber ein erheblicher Teil noch vor Schluss derselben das Lokal verließ. Die Liberalen waren auf der Rednertribüne gegenüberliegenden Galerie postiert und unterbrachen den Redner öfter durch Zwischenrufe. Die Vorbereitungen für den Redner waren etwas eigenartiger. Der Katheder, von dem LaSalle sprach, war mit Büchern, darunter schwere Folianten, bepackt, als sollte es zu einer Disputation kommen. LaSalle scheint geglaubt zu haben, dass er eine schwere Opposition finden werde, die er widerlegen müsse, was nicht der Fall war. Sein persönliches Auftreten war nicht jedem sympathisch. Von hoher Gestalt stand LaSalle sehr herausfordernd auf dem Katheder, wobei er öfter bald eine, bald beide Hände in die Armlöcher seiner Weste steckte. Er sprach fließend, manchmal pathetisch. Er endete unter stürmischem Beifall eines großen Teiles der Versammlung, dem der andere mit Zischen antwortete. Sie sehen, dass dieser Schlachtruf sich zu erfüllen beginnt. Eine günstige Vorbedeutung knüpfe ich an den Umstand, dass gerade hier im Sachsenland und von Leipzig aus zuerst diese Beschlüsse gefasst worden sind. Hier in Sachsen war es, dass Luther die berühmten Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug. Hier in Sachsen war es, dass nach der Leipziger Disputation die päpstliche Bannbulle von Wittenberger Studenten verbrannt wurde. Hoffen wir, dass auch der belebende Hauch der großen Reformation, welche dieses Jahrhundert erfordert, von hier ausgehen und seine Wirkung über die Fluren unseres Vaterlandes verbreiten werde. Was ihr baut, kein schützend Dach, hat's für euch und kein Gemach. Was ihr kleidet und beschut, tritt auf euch voll Übermut. Menschenbienen, die Natur, gab sie euch den Honig nur? Seht die Drohnen um euch her, habt ihr keinen Stachel mehr? Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Er ist nach jener ersten Agitationsrede in der sächsischen Messestadt dann kurz vor Mitternacht wieder im Quartier eingetroffen, hat dort nur um einen Tee für die Stimme gebeten, nicht genachtmahlt und das Hotel nach sehr knappem Frühstück bereits in aller Herrgottsfrühe vom Magdeburger Bahnhof in Richtung Berlin wieder verlassen. So etwas merkt man sich hier. Ob der Herr Dr. LaSalle selbst oder der einladende Verein die Rechnung für seine Unterkunft übernommen hatte, lässt sich heute übrigens nicht mehr feststellen. Die Wirkung seiner öffentlichen Reden ist nun ungeheuer. Tausende hören ihm zu. Endlich ist es soweit. Triumph, Triumph, er eilt von Sieg zu Sieg, von Saal zu Saal. Er steigt auf Podien, er spricht über Stunden, Tag um Tag. Er ist wie im Rausch. So also fühlt sich Prometheus. Ehernes Lohngesetz. Er hat sein Schlagwort gefunden. Er trommelt weiter und wiederholt zum zigsten Male: Das von mir erkannte eherne Lohngesetz besagt auch, dass der durchschnittliche Arbeitslohn immer auf den notwendigen Lebensunterhalt reduziert bleibt, der einem Volke gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpflanzung erforderlich ist. Der Ausweg heißt, Sie müssen Unternehmer werden. Sie müssen sich zu einer eigenen Partei zusammenschließen. Sie müssen Ihre Interessen bündeln und Genossenschaften tun. Nur so werden Sie es erreichen, Ihre legitimen Interessen befriedigen zu können. Das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht. Errichtung von Produktivgenossenschaften. Staatliche Vorzugskredite. Er ist heiser. Die Stimme schnappt über, der Hals schwillt, die Augen tränen, er wird krank. Aber er hetzt weiter, weiter, weiter. Er braucht den Raum zwischen Bühne und Saal als Schutz. Schweißigen, schwieligen Pranken weicht er aus. Händeschütteln abgeschafft. Dünkel oder Angst? Überall lauert Ungemach. Am 11. Mai 1863 geht bei La Salle folgendes Schreiben ein. Euer Wohlgeboren benachrichtige ich ergebenst, dass es mit Rücksicht auf die über die Verhältnisse der arbeitenden Klassen schwebenden Beratungen in der Absicht liegt, die gutachtlichen Äußerungen unabhängiger Männer, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, zu hören. Aus diesem Grunde würde es mir erwünscht sein, wenn euer Wohlgeboren mir ihre Ansichten über den Gegenstand mitteilen wollten. Von Bismarck. Bismarck hat den ersten Schritt getan. In ihm, dem Gegner seiner eigenen Gegner, sieht er den möglichen Verbündeten. Kein Diener, kein Herr, Aug in Aug, von gleich zu gleich. Es ist soweit. Der Augenblick ist da. Von ihm, Ferdinand Johann Gottlieb La Salle, fordert er Rat. Ihrer beider Hauptgegner ist die liberale Fortschrittspartei. Sie bekämpft vehement alle sozialistischen Gedanken. Sie bekämpft alle Überlegungen zu sozialpolitischen Maßnahmen. Ihre willfährigen Redakteure in den Journalen schreiben sich in diesem Sinne die Finger wund. Die liberale Fortschrittspartei ist der erbitterte Gegner des Ministerpräsidenten und sie ist sein ganz persönlicher Gegner. Seit der Geburtsstunde der Liberalen ist deren goldenes Kalb der freie Markt, in dem sich alles wie von selbst regelt. Die Leute, wenn sie heute die Presse lesen, glauben, es sei ganz in Ordnung, dass Leute Milliarden Vermögen haben. Auf die Idee, dass es gar nicht möglich ist, dass sich jemand ein Milliardenvermögen durch eigene Arbeit erwirbt, kommt man gar nicht mehr heute. Man nimmt diese ungerechte Wirtschaftsordnung für selbstverständlich hin und hat irgendwie gelernt, es geht gar nichts anderes. Und es ist heute eben an der Zeit, wenn die Arbeiterbewegung wieder Boden unter die Füße bekommen will, dass sie erkennt, dass sie für eine Wirtschaftsordnung eintreten muss, die demokratiekompatibel ist. Das heißt, sie eben nicht Machtungleichgewichte aufbaut, die Demokratie überhaupt nicht mehr möglich werden lassen, auf der einen Seite. Und heute hat das noch eine neue Dimension, dass sie eben eine Wirtschaftsordnung aufbauen muss, die auch umweltverträglich ist. Schon am folgenden Tag eilt La Salle zu Bismarck. Exzellenz, hört zu. Als Hebel benennt der selbsternannte Anführer der Arbeiter vorerst eine Summe von Maßregeln. Die soziale Lage des Proletariats gehört gebessert. Warum keine Staatsbetriebe? Warum kein Wahlrecht für die Arbeiter? Er, Bismarck, kann es doch schließlich geben. Der Ministerpräsident nickt und schweigt. Der Staat als Unternehmer. Interessanter Gedanke. La Salle hat schon einen wichtigen Hinweis darauf gegeben, denn er wollte ja, dass wesentliche Dinge, die für das Leben der Menschen von Bedeutung sind, dass die nicht dem privaten Gewinnstreben unterworfen sind. Wir haben ja leider die letzten 2-3 Jahrzehnte in Deutschland und überall in der Welt erlebt, dass diese marktradikalen auf dem Vormarsch waren, die gesagt haben, der Staat soll sich überall aushalten, der Markt macht das alles. Das Ergebnis ist, dass die Starken stärker und die Schwachen schwächer geworden sind. Wer nun am Donnerstag, dem 21. Mai 1863, die Beilage zur Nummer 141 der Zeitung Leipziger Tageblatt und Anzeiger, Amtsblatt des Bezirksgerichts und des Rats der Stadt Leipzig aufschlug, konnte zwischen Anzeigen für verschiedene Biere, Verlobungs-, Heirats-, Geburts- und Todesanzeigen und Werbung für das Restaurant Stünz, Stangenspargel mit Koteletts oder Schinken und diverse Eierspeisen auch folgende Notiz lesen. Die Leipziger Arbeiter, welche mit der Gründung des Deutschen Arbeitervereins einverstanden sind, werden darauf aufmerksam gemacht, dass am Sonnabend, den 23. Mai nachmittags, 3 Uhr in Pragers Kolosseum, die konstituierende Versammlung des Deutschen Arbeitervereins stattfinden wird. Eintrittskarten zu dieser Versammlung sind unentgeltlich in Empfang zu nehmen bei Drechsler Teubner, Konnewitz, Bornaische Straße 150, Zigarrenmacher Starke, Ulrichgasse 70, Schuhmacher Wahlteich, Brühl 30, Otto Dammer, Hospitalstraße 12, Metalldreher Jacobi, Reutnitz, Gemeindegasse 281. Unter der Rubrik Angemeldete Fremde steht im schon zitierten Blatt ebenfalls zu lesen La Salle, Dr. Jur aus Berlin, Hotel de Bavière. Ferdinand La Salle hat nie promoviert und war zeitlebens nicht berechtigt, den Doktortitel offiziell zu führen. 27. Mai 1863. Notiz in der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Leipzig. Die Versammlung zur Gründung eines allgemeinen deutschen Arbeitervereins fand hier am 23. Mai nachmittags 4 bis 8 Uhr im geschmückten Saal des Kolosseums statt. Der Vorsitzende des bisherigen vorbereitenden Zentralkomitees, Herr Wahlteich, eröffnete die Versammlung mit der Anzeige, dass 2 Abgeordnete der Arbeiter von Hamburg erschienen seien, ferner einer für Köln und Düsseldorf, je einer für Frankfurt am Main, Mainz, Elberfeld, Harburg, einer für Barmen und Solingen und 2 für Leipzig. Insgesamt vertraten die Delegierten etwa 400 Arbeiter. Bernhard Becker, der von La Salle testamentarisch zu seinem Nachfolger bestimmte Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, erinnert es Jahre später so. Endlich wurde La Salle mit allen gegen eine Stimme zum Präsidenten gewählt. Übrigens hörte er in stolzer Haltung, stehend, bedeckten Hauptes und mit verschränkten Armen, die Debatte über die 5-jährige Wahl schweigsam an und nahm auch dann, als er nach erfolgter Wahl zu sprechen genötigt war, den Zylinderhut nicht ab. Es schien, als ob er durch seine Haltung zeigen wollte, dass für den Verein das Ergebnis der Wahl eine größere Ehre sei als für den Gewählten selber. Die Statuten des Vereins sind geschrieben. Als sein Programm gilt fortan das offene Antwortschreiben. Im Juni 1863 schreibt La Salle an den Ministerpräsidenten Preußens: Ehrwürdige Exzellenz, sende ich hierbei ergebenst als eine, wenn auch nur scherzhafte Fortsetzung unserer neulichen Unterredung, die Verfassung meines Reichs, um die Sie mich vielleicht beneiden dürften. Aber es wird Ihnen aus diesem Miniaturgemälde deutlich die Überzeugung hervorgehen, wie wahr es ist, dass sich der Arbeiterstand instinktmäßig zur Diktatur geneigt fühlt, wenn er erst mit Recht überzeugt sein kann, dass dieselbe in seinem Interesse ausgeübt wird. Und wie sehr er daher, wie ich Ihnen neulich schon sagte, geneigt sein würde, trotz aller republikanischen Gesinnung oder vielmehr gerade aufgrund derselben, in der Krone den natürlichen Träger der sozialen Diktatur im Gegensatz zu dem Egoismus der bürgerlichen Gesellschaft zu sehen. Wenn die Krone ihrerseits sich jemals zu dem freilich sehr unwahrscheinlichen Schritt entschließen könnte, eine wahrhaft revolutionäre und nationale Richtung einzuschlagen und sich aus einem Königtum der bevorrechteten Stande in ein soziales und revolutionäres Volkskönigtum umzuwandeln. Bismarck hat dann gesagt, es war amüsant, es war ein kluger Mann und wir haben uns gut unterhalten. Das war's dann. Das Ende ist bekannt. Etwa ein Jahr nach der Gründung des ADAV kurt La Salle in der Schweiz. Der Zulauf der Arbeitermassen, wie er es Bismarck gegenüber angekündigt hat, war ausgeblieben. Der preußische Ministerpräsident meldet sich nicht mehr. Er hat jetzt anderes zu tun. Es hat sich austaktiert. Resigniert konstatiert LaSalle: Ich wünsche nichts sehnlicher, als die ganze Politik loszuwerden und mich in Wissenschaft, Freundschaft und Natur zurückzuziehen. Ich bin der Politik müd und satt. Zwar, ich würde so leidenschaftlich wie je für dieselbe aufflammen, wenn ernste Ereignisse da wären oder wenn ich die Macht hätte oder ein Mittel sehe, sie zu erobern. Ein solches Mittel, das sich für mich schickt. Denn ohne höchste Macht lässt sich nichts machen. Zum Kinderspielen bin ich zu alt, zu groß. Ach, könnte ich mich zurückziehen. Er ist zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre. In den Morgenstunden des 28. August 1864 duelliert sich Ferdinand LaSalle in der Genfer Vorstadt Carouge. Er wird schwer verletzt. 3 Tage später verstirbt er. Anlässlich seiner Totenfeier wird der Refrain des für die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins geschaffenen Liedes umgeschrieben. Nicht zählen wir den Feind, nicht die Gefahren all. Marsch, Marsch, Marsch, Marsch. Der kühnen Bahn nun folgen wir, die uns geführt LaSalle. LaSalle gilt heute als Gründer und Former der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland. Aber von ihm führt kein gerader Weg über Bebel, Ebert, Wels, Schumacher, Ollenhauer, Brandt, Lafontaine, Schröder und Müntefering hin zu Sigmar Gabriel. Die Welt hat sich in den zurückliegenden 1,5 Jahrhunderten ungeheuer verändert. Die Partei mit ihr. Gelingt es ihr aber, im Interesse der Mehrheit der Menschen zeitgemäße soziale Allianzen zu schmieden, bewahrt sie die Chance, ihre stolze Geschichte fortzuschreiben. Philipp Heinrich Scheidemann. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Gustav Noske. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Maria Juchatsch. Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Friedrich Ebert. Für Freiheit, Recht und soziale Wohlfahrt. Otto Wels. Der europäische Frieden, meine Damen und Herren, beruht auf der wirtschaftlichen Annäherung der Völker. Hermann Müller. Die republikanische Verfassung ist nur ein Stück Papier. Kurt Schumacher. Aber lebendig, auch durch die Tatsachen lebendig, ist die ungeschriebene Verfassung unseres Volkes. Und die heißt Deutschland ist als Ganzes beieinander und Deutschland ist als Staat ein einziges großes Ganzes. Erich Ollenhauer. Dieses Programm ist ein Programm der Offensive für Freiheit und Menschlichkeit für alle Menschen in diesem Lande. Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer. Herbert Wehner. Willy Brandt. Wir sind hier stolz auf die fast 100-jährige Geschichte dieser Partei. Sie hat Glanz und Elend unseres Vaterlandes miterlebt. Wohlan, wer Recht und Wahrheit achtet. Ferdinand LaSalle und die Anfänge der Sozialdemokratie in Leipzig. Feature von Gerhard Pötsch. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Jutta Wachowiak, Udo Schenk, Christoph Bach, Corinna Waldbauer und Günter Harder. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Holger König. Regieassistenz Alexander Kühn. Regie Ingo Kolbo. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013.